Als nun Salomo den Bau des Tempels Jahwes und des königlichen Palastes und jeglichen Plan Salomos, nach dessen Ausführung er Verlangen getragen, zu Ende geführt hatte, da erschien Jahwe dem Salomo zum anderen Male, wie er ihm zu Gibeon erschienen war. Und Jahwe sprach zu ihm, ich habe dein Gebet und dein Flehen gehört, das du vor mich gebracht hast. Ich habe diesen Tempel, den du erbaut hast, zu einem Heiligtume gemacht, in dem ich meinen Namen für immer da selbst wohnen lasse, und meine Augen und mein Herz sollen immer da selbst weilen. Wenn du nun vor mir wandeln wirst, wie dein Vater David gewandelt hat, in Herzenseinfalt und in Aufrichtigkeit, das du tust, ganz wie ich dir geboten habe, und meine Satzungen und Rechte beobachtest, so will ich den Thron deines Königtums über Israel für immer bestätigen, wie ich deinem Vater David verheißen habe, indem ich sprach, es soll dir nie fehlen an einem Nachkommen auf dem Thron Israels. Werdet ihr euch aber doch von mir abwenden, ihr und eure Kinder, und meine Gebote und Satzungen, die ich euch vorgelegt habe, nicht beobachten, sondern hingehen und andere Götter verehren und euch vor ihnen niederwerfen, so werde ich Israel wegtilgen von dem Boden, den ich ihnen verliehen habe, und werde den Tempel, den ich meinem Namen geheiligt habe, verworfen sein lassen vor meinem Angesicht, und Israel soll ein Gegenstand des Spottes und Hohnes werden unter allen Völkern. Und dieser Tempel, der erhaben war, soll zu Trümmern werden, jeder, der an ihm vorübergeht, wird sich entsetzen und zischen, und wenn man dann fragen wird, warum hat Jahwe diesem Land und diesem Tempel solches angetan? So wird man antworten, darum, dass sie Jahwe, ihren Gott, der ihre Väter aus Ägypten herausführte, verlassen und sich zu anderen Göttern gehalten haben und haben sich vor ihnen niedergeworfen und ihnen gedient, darum hat Jahwe all dieses Unglück über sie gebracht. Nach Ablauf der 20 Jahre aber, in welchen Salomo die beiden Gebäude, den Tempel Jahwes und den königlichen Palast, errichtet hatte, Hiram nämlich, der König von Tyrus, hatte Salomo unterstützt mit Zedern und Zypressenbalken, sowie mit Gold, so viel er begehrte. Damals trat der König Salomo dem Hiram 20 Städte in der Landschaft Galiläa ab. Und Hiram zog aus von Tyrus, um die Städte zu besehen, die ihm Salomo abgetreten hatte, aber sie gefielen ihm nicht. Da sprach er, was sind das für Städte, die du mir da abgetreten hast, mein Bruder? Daher nennt man sie die Landschaft Kabul bis auf den heutigen Tag. Hiram aber sandte dem König 120 Talente Goldes. Und also verhielt sich's mit der Fron, die der König Salomo aushob, um den Tempel Jahwes und seinen Palast, das Milo und die Mauer Jerusalems, sowie die Befestigungen von Hazor, Megiddo und Geser zu erbauen. Der Pharao nämlich, der König von Ägypten, war herangezogen, hatte Geser erobert und eingeäschert und die Kanaaniter niedergemetzelt, die die Stadt bewohnten, und hatte dieselbe seiner Tochter, der Gemahlin Salomos, zur Mitgift gegeben. Also befestigte Salomo Geser und das untere Bethhoron und Baalat und Tamar in der Steppe im Lande und alle Vorratsstädte, die Salomo gehörten, und die Wagenstädte und die Städte für die Reiter und was immer Salomo zu Jerusalem, auf dem Libanon und im ganzen Bereiche seiner Herrschaft zu erbauen wünschte. Alles nun, was noch übrig war, von den Amoritern, Hethitern, Pheresitern, Hivitern und Jebusitern, die nicht zu den Israeliten gehörten, die Nachkommen von ihnen, die noch übrig waren im Lande, an denen die Israeliten den Bann nicht hatten vollstrecken können, die hob Salomo zum Frondienst aus, und so fronen sie bis auf den heutigen Tag. Von den Israeliten aber machte Salomo niemand zum Leibeigenen, sondern sie waren die Kriegsleute und seine Beamten, seine Obersten und Wagenkämpfer, die Befehlshaber über seine Wagen und Reiter. Dies waren die obersten Beamten der Vögte, die über das Werk Salomos gesetzt waren, 550, welche über die Leute, die bei dem Werke beschäftigt waren, die Aufsicht führten. Kaum aber war die Tochter des Pharao aus der Stadt Davids heraufgezogen in ihr eigenes Haus, das er für sie erbaut hatte, da baute er das Milo. Und Salomo opferte dreimal im Jahre Brandopfer und Heilsopfer auf dem Altare, den er Jahwe erbaut hatte, und räucherte mit ihm, was vor Jahwe war, und vollendete das Haus. Auch Schiffe erbaute der König Salomo zu Ezion-Geber, das bei Elot am Ufer des Schilfmeers im Lande Edom liegt. Und Hiram sandte auf der Flotte Untertanen von sich, Schiffsleute, die mit dem Meere vertraut waren, zusammen mit den Untertanen Salomos. Und sie gelangten nach Ophir und holten von dort Gold, 420 Talente, und brachten es zum Könige Salomo.